Kundgabe 5601. Empfangen durch Bertha Dudde am 13.02.1953. Guter Arzt der Seelen. Heilsame Mittel. Es wird euch Menschen wahrlich das Heil gebracht durch die Verkündigung meines Wortes. Eure Seelen sind krank und sie sollen gesunden. Und nur ein guter Arzt kann ihnen das rechte Mittel geben, das ihnen Heilung bringt. Nur ein guter Arzt erkennt ihre Krankheit und weiß, was euch fehlet. Und nur ein guter Arzt wird euch frei machen können von Krankheit und Leid. Denn ein guter Arzt hat die Liebe in sich und er will nicht, dass der Mensch leidet, wenn er ihm Rettung bringen kann. Eure Seelen aber sind krank und bedürfen dringend der Hilfe. Ihr führet ein Leben, das der Seele schadet. Und ihr müsstet vorerst erkennen, worin der Nachteil besteht, den euer Erdenleben der Seele einträgt. Ihr müsstet belehrt werden, weil ihr völlig ohne Wissen seid. So euch nun mein Wort verkündet wird, spricht der Arzt eurer Seele selbst zu euch und er gibt euch die Richtlinien an, um die Seele zur Gesundung zu führen. Ihr aber müsstet nun auch darauf hören. Ihr müsstet befolgen, was ich euch rate. Ihr müsstet eurer Seele gedenken, die im Elend sich befindet, solange ihr nicht das tut, was ich verlange, solange ihr nicht mein Wort befolget. Als Arzt eurer Seelen trete ich euch immer entgegen, wo mein Wort verkündet wird, und ihr könnet wahrlich überzeugt sein, dass ich euch nichts Falsches verschreibe. Ihr könnet mit Sicherheit die Gesundung eurer Seele erwarten, wenn ihr mein Wort befolget, denn es hat die Heilkraft in sich. Es führt der Seele zu, was ihr mangelt. Es stärkt und belebt sie, und sie erwacht zu neuem Leben. Denn der Zustand zuvor war nur ein Vegetieren ohne Licht und Kraft. Lasset euch von dem Arzt eurer Seelen raten und helfen, denn nur die Liebe bewegt mich, euch Hilfe zu bringen. Und mein Wort soll euch diese meine Liebe beweisen, auf dass ihr vertrauensvoll euch meiner Obhut übergebet, auf dass ihr mir Folge leistet und so einem Leben entgegengeht, das nie mehr endet, auch wenn euer Leibesleben beendet ist. Sorget dafür, dass eure Seele nicht krank ins geistige Reich eingeht, denn dann ist die Gesundung erheblich schwieriger. Denn ihr könnet nur in der Verkündung meines Wortes das rechte Heilmittel finden, das euch auf Erden stets erreichbar ist, während es im jenseitigen Reich erst großer liebender Hilfe bedarf, bis ihr es als Rettung für eure Seele erkennt. Und ihr es dann verlangen müsstet, um es empfangen zu können. Auf Erden tritt euch der Arzt eurer Seele ständig entgegen und bietet euch sein Heilmittel an. Geht nicht daran vorüber. Lasset euch heilen und stärken. Kräftigt eure Seele an meinem Wort und ihr werdet gesunden und befreit sein von aller Not. Amen.